Emil aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Emil. Emil, der seit geraumer Zeit den Klugen wohl bekannt bei seinen Büchern lebte und mehr nach der Geschicklichkeit zu seinem Amt als nach dem Amte strebte, ward einst von einem Freund gefragt, warum er denn kein Amt noch hätte, da doch die ganze Stadt so rühmlich von ihm redte und mancher sich vor ihm schon in ein Amt gewagt, der nicht den 10. Teil von seinen Gaben hätte? Ich, sprach Emil, will lieber, dass man fragt, warum man mich doch ohn ein Amt lässt leben, als dass man fragt, warum man mir ein Amt gegeben. Ende von Emil.